mein Nummer 1 in Europa. Packe dieses Narkotik mit dem Skoda. Hasch ausgetan, Matris oder Moga. Du kommst an mit dem Backpack-Flow. Schreib meinen Part während Rebendo. Komm mal auf meine Straße, sprich über Ware. Brüder bekam mit dem Stich ihre Nabel. Du Marok, denn bald lenk ich Bugatti. Geht aus dem Weg, ihr seid Blender Fugazi. Platz da, du Spasti, Halunke Sahbe. Ripp deinen Chef mit der Gun von Gaddafi. Ey, Wasafi, lauf ein mit Ravi. Deutschrap erkippt um Marok und Sadik. Kamikaze, lad meine Schafe. Halt dir den Rücken frei, zahl meine Gage. Kamikaze, wir sind am Zug. Block brennt die Gangstars im Anflug. Narkotik, Digga, tick das Dope. Frankfurt am Main, es macht Klick-Klack. Kamikaze, wir sind am Zug. Block brennt die Gangstars im Anflug. Narkotik, Digga, tick das Dope. Frankfurt am Main, es macht Klick-Klack. Lade nach, es macht Klick-Klack, Flex oder Sittler. Kennst mein Gesicht, weil ich dich schon gerippt hab. Übergabe, es brennt, bin ein Schlitzer. Schwenk Butterfly, besser renn, denn ich dich ab. Frankfurt, das Lamm, Digga, bin dieser Klanggeber. Steckt mich in Haft, doch ich kämpfe wie Mandela. Politik, meine Straße, fick Angela. Narkotik, Geldfluss, Pakete, Gramm, Digga. Kripos sind am Punkt, Wechsel, Prepaid, Vodafone. Kunden schmecken meine Ware mit nem Gibbet oder Bong. Bring das J-Jo, verpackt in Kartons. Ihr wollt uns boykottieren, Mann, das habt ihr davon. Wie erobert ich 4,6 Zahl zu pro Paket. Sammel Patte ein und fahr über Grenzen, die Knospen im Vakuum. Abschiebehaft, hab den Deutschen mit Kabul. Kamikaze, wir sind am Zug. Block blend die Gangstars im Anflug. Narkotik, Digga, tick das Dope. Frankfurt am Main, es macht Klick-Klack. Kamikaze, wir sind am Zug. Block blend die Gangstars im Anflug. Narkotik, Digga, tick das Dope. Frankfurt am Main, es macht